das frische Wasser des Lebens in dich hineinlaufen. Lass es einfach in dich hineinlaufen. Jesus hat zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, er hat gesagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Weil wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm zu trinken gebe, er wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Also bitte ihn, dass er gerade jetzt lebendiges Wasser in dich hineinfließen lässt. Und trink einfach. Ah, durch sein Blut kannst du frei in seiner Herrlichkeit stehen. Und dich füllen lassen. Füllen lassen. Yes, Lord. Oh, setz einfach mal wirklich dein Fässchen an. Setz einfach mal dein Fässchen an. Wie die Stephanie, glaube ich, war es am Wochenende gesagt hat, du kannst ein kleineres Fässchen ansetzen oder du kannst ein größeres Fässchen ansetzen. Halleluja. Aber setz einfach ein Fässchen an. Oh ja, du kannst auch deinem Nachbarn ein bisschen was geben vom Fässchen. Du kannst ein bisschen rübergeben. Du kannst ein bisschen von deinem Fässchen abgeben. Mit Freuden werdet ihr schöpfen aus den Quellen des Heils. Wir schöpfen und wir trinken. Trinken. Halleluja, wir trinken. Wir trinken. Halleluja, auch über Livestream trinken. Ah, Shekaramanda da Mamanda. Ea Karamasa Kamanda Parabanda da. Wenn du dich vielleicht total trocken gefühlt hast, ich sage dir das Wort Gottes, sagt, ich werde Ströme geben, in der Wüste sogar, Ströme in der Wüste. Das ist gerade dann, wenn du dich am wüstigsten gefühlt hast, dann möchte er umso größere Ströme freisetzen. Oh, Ströme. Dann trinke gut. Dann trinke gut. lass los von dir selber. Lass los von dir selber und trinke gut. Trinke noch besser. Ein paar müssen noch besser trinken. Rakabasa kamandoria basi karararararara. Orra basi karalamando kura basi. Fließt noch besser. Halleluja. Was reingeht, kommt auch raus. Es ist Prinzip. Was reingeht, kommt auch raus. Da passt einiges rein. Schnaps. Okay. Wer hat schon so einen Pegel, dass er schon Sachen sieht? Okay? Weil das ist so, wenn du rausgehst aus dir selber, dann kannst du Sachen sehen im Geist. Und plötzlich hast du Klarheit und plötzlich kommt Vision und plötzlich kommen Eindrücke, weil du siehst Dinge. Jemand hat mal gesagt, du musst so lange trinken, bis du Dinge siehst. Ja. Und es ist tatsächlich was dran im Geist. Je mehr du voll bist, umso mehr siehst du. Halleluja. Halleluja. Gerade jetzt, lass mal wirklich den Geist des Sehens, lass den Geist des Sehens in dir freigesetzt sein. Und vielleicht gibt Gott dir gerade jetzt eine Vision oder er zeigt dir einen Film, weil du bist außerhalb von dir selber. Du denkst ja vielleicht jetzt nicht drüber nach. Vielleicht denkst du dir so, oh, das ist aber witzig, was ich da sehe. Ja, vielleicht siehst du ein Schnapsgläschen oder keine Ahnung. Und du denkst, was ist das? Aber es hat eine Bedeutung. Und weißt du, die Logik des Heiligen Geistes ist nicht unbedingt immer die Logik unseres Verstandes. Deswegen einfach, was du jetzt siehst im Geist, nimm das einfach im Glauben. Geh einfach damit. Nimm es ernst und geh damit im Glauben. Und Gott wird klar machen, was es bedeutet und was er damit sagen will. Danke, Herr, für den Geist der Offenbarung. Danke, Herr, für den Geist der Vision. Danke für den Geist des Sehens. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke für den Geist des Sehens. Danke für das Sehen im Geist. Danke für das Sehen im Geist. Oh, danke für das Sehen im Geist. Danke für das Sehen im Geist. Danke für das Sehen im Geist. Halleluja. Ich habe eine Person gesehen und das kannst du oder ich oder jemand gewesen sein. Das war einer von uns. Und dieser Person wurde ein Rettungsring, die ist da geschwommen, und wurde ein Rettungsring zugeworfen. Und dann war es aber so, die Person hing die ganze Zeit im Rettungsring. Und Gott sagt, es ist Zeit, eine Stufe weiterzugehen. Du bist gerettet worden und ist gut und es ist super. Aber jetzt kannst du diesen Rettungsring zur Seite tun. Also das bleibt natürlich deine Rettung. Aber es ist Zeit zu schwimmen. Du kannst schwimmen. Du kannst schwimmen. Und dann habe ich die Person gesehen, wie sie diesen Rettungsring abgestreift hat. Und dann ist sie getaucht. Und hat Abenteuer erlebt unter Wasser und hat plötzlich gesehen, wow, ich muss nicht in diesem kleinen Rettungsring bleiben, sondern das Meer. Gott hat mehr für mich und er hat Abenteuer für mich. Und er hat wirklich, wow, und ich kann schwimmen und ich kann tauchen. Und ich glaube wirklich, Gott sagt zu dir, einfach jede Enge, ist ja komfortabel, ne? Schwimmst da immer in diesem Rettungsring, musst nicht viel machen, aber ist auch langweilig. Und auf Dauer. Also. Und Gott sagt, für diese Enge ist echt vorbei. Und du kannst diesen Rettungsring einfach abstreifen und dich wirklich auf die Abenteuer mit mir einlassen und erleben, dass du schwimmen kannst. Oder vielleicht vorher dachtest, ich kann nicht schwimmen, aber du kannst schwimmen und du kannst tauchen und du kannst sogar richtig tief tauchen, wo du richtig tolle Fische siehst und Abenteuer erlebst mit Gott. Also lass dich drauf ein, wirklich, dass Gott dich tiefer nimmt, dass Gott dich weiter nimmt, dass Gott dich ja aus jeder Enge wirklich in Langeweile auch irgendwie rausnimmt und dich weiterführt. Und es macht richtig Spaß zu schwimmen und zu tauchen. Halleluja. Auch für euch am Livestream. Wer hat noch was gesehen? Ich habe vorhin während des Lobpreises ein fließendes Gewässer gesehen und es sah drumherum total schön aus, so mit der grünen Aue, und es war wunderschön. Das Wasser war ganz klar und es war wirklich so laufend. Und nach einer Weile fiel mir auf, dass da nur eine oder zwei Personen da waren. die sich da in dieses Wasser begeben haben und am Wasser waren. Und war plötzlich so eine Stimmung, so was von Traurigkeit. Und ich hatte den Eindruck, als wenn Papa so ein bisschen traurig ist darüber und sagt, hey, hey, wo seid ihr denn alle? Dieses klare, dieses Lebenswasser ist für euch alle. Wo seid ihr denn? Und ich habe so den Eindruck, als wenn er uns echt alle dahin da erwartet, ja. Er hat diesen Fluss des Lebens, der ist für uns alle. Und wenn du manchmal den Eindruck hast, dass du so wie auf dem Trockenen bist, dann ist genau dieser Fluss für dich und für mich da. Geh da rein und zwar nicht nur bis zum Knöchel, sondern geh da rein, wirklich bis hier über den Scheitel. Geh da rein und du wirst lebendig werden, du wirst dich wieder lebendig fühlen vor allem. Und dieses Schwere und dieses Müde und all dieses, das wird gehen. Da wird wieder Leben reinkommen, Leben reinkommen, Leben, das Leben in Fülle. Während dem Lobpreis habe ich eine Taube gesehen und dann das Wort Taubenschreck. Also für denjenigen, der nicht weiß, was ein Taubenschreck ist, das ist so ein Metallgeflecht, manchmal mit so richtig spitzen Nadeln drin. Und das macht ein Hausbesitzer oder ein Grundstückbesitzer einen Fenstervorsprung oder eine Balkonbrüstung hin, sodass Tauben nicht landen können und ihren Dreck dahin verbreiten können. Und die Taube ist ja das Bild vom Heiligen Geist. Und der Herr sagt, räumt die Taubenschrecks weg aus eurem Leben. Die Umstände, die euch knechten, die euch gefangen nehmen, Sorgen, Ängste, Nöte, die halten euch alle davon ab, dass der Heilige Geist landen kann. Und der Heilige Geist braucht einen Landeplatz. Also, dass ihr den ganzen Segen empfangen könnt. Also, Taubenschreck, weg damit. Ich habe ein ganzes Bündel Luftballon gesehen. Und die Luftballon, die sind ja normalerweise alle zusammengebunden. Und die werden ja sozusagen erst frei, wenn jemand sie kauft. Aber in dem Moment, als du Ja gesagt hast zu Jesus, wurde dieses Band, das sich festgehalten hat, zerschnitten. Und du darfst fliegen. Weißt du, du bist frei. Du bist frei. Du darfst fliegen wie ein Luftballon. Und ein Luftballon fliegt hoch, hoch, hoch, immer weiter hoch in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes hinein. Nichts kann dich mehr halten hier auf dieser Erde. Du darfst fliegen. Jesus hat dich frei gemacht. Frei gemacht, frei gemacht, frei gemacht, frei gemacht. Ich hatte das dreifache Herz Gottes gesehen, Gott, Jesus, Heiliger Geist. Und aus dem Herzschlag Gottes heraus sah ich unsere drei Länder, Deutschland, Schweiz und Österreich. Und ich sah, auf einmal war ich im Raum der Diamanten und Edelsteine. Und jedes Land hatte einen eigenen Edelstein, Diamanten bekommen. Und jedes Land hatte einen eigenen Engel. Und wir müssen die mit beauftragen, die Ernte einzufahren, dass das Herzschlag Gottes einfach neu in die Länder der Nationen fällt. Und ich sah dann so Kanonen in Deutschland und habe Gott gefragt, was bedeuten diese Kanonen? Das ist die Weltmacht, die gerade aufrichtet, sich eine falsche Armee aufrichtet. Aber wir von Glory Life, wir nehmen unseren Stand ein als Beter ein für unsere Länder, damit sie stark sind, in einer Armee vorangehen, die das in sich hat, die weiß, dass sie geliebt ist von Gott und niemand und nichts kann uns stoppen, weil wir wie ein Mann vorangehen, wie wir wirklich die Engel aufstellen um unsere Länder herum auf und nichts und niemand kann uns angreifen. Und ich sah uns an der Seite Israel und alles andere ist weggegangen. Also die Kanonen waren mit mal weg, die Herrlichkeit hat sich ausgebreitet und wir haben Schätze gesammelt. Menschen waren die Schätze, die kostbar waren, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Jetzt von hinten nach vorne. Als letztes habe ich so vier Biber gesehen, aber die hatten Fell wie so ein Goldhamster, so ein goldgelbes Fell. Und dann haben die sogar angefangen, die waren ziemlich groß, die haben dann angefangen zu tanzen, so auf zwei Beinen jeweils. Also sie hatten richtig Spaß. Und dann sah ich so eine Polonaise von Bibern. Also es kam immer wieder mehr raus von draußen hier rein. Und die haben dann so einen Kreis, so wie so eine Schnecke gemacht. Und dann sind die nach oben und ich musste an diese Himmelsleiter denken von Jakob. Und dann habe ich gesehen, oh, beim Hochsteigen, die sind ja wie in Wasser. Und die kommen jetzt an die Oberfläche, die kommen hervor. Und Biber, da kam mir ja Wasserratte, ne? Also die fühlen sich richtig wohl im Wasser und ich habe so empfunden, ja, es kommt von außen noch mehr Leute auch hinzu und es kommt hervor, es kommt an die Oberfläche, was Gott hier auch tut durch uns. Und wir haben richtig Spaß, weil wir sind im Wasser, wir sind in seinem Geist, das ist richtig cool. Und dann habe ich noch eine Bibel gesehen, also zuerst habe ich gesehen, wie Staub von der Bibel geht. Weggeht, wie Gott Staub entfernt. Und ich habe so empfunden, dass auch für uns, wo wir vielleicht die Bibel so ein bisschen auf die Seite gelegt haben, so ab und zu mal lesen oder so, nee, dass er einfach diese Notwendigkeit, dass er uns das auch wieder näher so ans Herz bringen möchte. Und ich habe hier eine Riesenbibel gesehen und da war sogar, man konnte da sogar reingehen, da war ein Raum, ja. Und genau, und ich empfinde wirklich, dass Gott dieses Offenbarung aus der Bibel, jeden so persönliche Offenbarung auch gibt, möchte. Und ich habe ganz am Anfang habe ich auch so empfunden, wenn man so sagt, ja, oder auch auf die Bibel bezogen, ja, jetzt habe ich mal Bibel, jetzt habe ich mal gelesen, jetzt wurde es mir warm ums Herz oder irgendwie sowas, so richtig so wie so auch stolz ist, aber das ist, Gott sagt so, halt den Ball flach, weil das sollte uns selbstverständlich sein, ja, ich gehe zu den Veranstaltungen, ich gucke oder Livestream, ich bin dabei, so, ich bin mit dem ganzen Herzen dabei, weil niemand spielt so hoch Basketball, wenn der Gegner direkt vor einem ist und wir sind wirklich mitten im Spiel und es kommt wirklich drauf an, ganz, wirklich mit dem ganzen Herzen dabei zu sein. Und dann habe ich so empfunden, es gibt Personen, vielleicht auch über Livestream, die haben irgendwie so das Gefühl, die sind noch wie so gehindert. Also es kann körperlich sein, dass man sich wie durch irgendwas gehindert fühlt. Oder es kann aber auch, dass man weiß, man hat da eigentlich eine Berufung, aber es ist wie zu oder man sollte das eigentlich machen für Gott. Oder ja, Gott möchte ja eigentlich. Und ich habe so empfunden, dass man sich auch nicht damit identifizieren sollte, sondern wie Gott sagt, einfach geh vorwärts. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber geh vorwärts, bleib nicht stehen, sondern geh vorwärts. Und sein Wort ist richtig stabil. Ja? Einfach auf sein Wort vertrauen, geh vorwärts. Und ich habe so eine Pappe auch gesehen, die einfach umfiel. Also es können Hindernisse sein, die der Feind dir nur wie vor Augen malt. Geh vorwärts und dann fängst du auch an, Dinge zu sehen, vielleicht auch, wo es weitergeht. Aber es genügt einfach jetzt im Moment, geh vorwärts im Vertrauen auf Gott und sein Wort. Ich habe ganz kurz noch etwas, und zwar, wir waren alle auf einem Spielplatz und alle saßen wir auf einer Schaukel und es hat voll Spaß gemacht und alles Schwere ist von uns runtergefallen. Und Gott möchte Leichtigkeit reinbringen in unseren Alltag, vor allen Dingen, wo eben auch irgendwelche Geister aus der unsichtbaren Welt uns irgendwas Schweres drauflegen möchten, ja. Und dann habe ich noch gehabt, wir machen es uns oft zu kompliziert, sogar auch mit Glaubensdingen, alles so kompliziert. Und deshalb gehe auf die Schaukel, so mitten im Alltag, ja, so ganz bewusst. Schaukel einfach, lass dich fallen in den Heiligen Geist und lass dich fallen in seine Liebe und du wirst sehen, Leichtigkeit kommt, Freude kommt, ja, der betrübte Geist geht, Freude kommt und wir sind strahlende Zeugnisse. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Nicht kompliziert, sondern einfach, ne? Das passt zum Schnaps trinken, ne? Wie die Norddeutschen so schön sagen, nicht lang snacken, Kopf in Nacken. Ne? Halleluja. Preis den Herrn. Ich hatte noch den Eindruck, ich weiß nicht, ob es jemand hier vor Ort ist oder über Livestream, aber ich glaube, dass Gott jemand im Bereich vom Knöchel am Fuß heilen möchte. Da ist irgendwie, entweder hast du es vertreten oder da ist ein Problem einfach in dem Knöchelbereich, dass du da Schmerzen hast oder Bewegungseinschränkungen hast. Ist das jemand hier vor Ort? Du, bei dir? Okay, dann komm her. Halleluja. Welcher ist es? Knöchel. Da unten, ja? Ja, genau. Weil du aufs Knie gezeigt hast. Deswegen, nein, aber nee, du wolltest nur auf das Bein zeigen. Ja, okay. Ja, was ist das genau? Was ist da passiert? Ich bin morgens aufgestanden, wollte meinen Badeanzug anziehen und dann bin ich umgeknickt. Ah, bist du umgeknickt. Und wann war das? Gute Frage. Schon eine Weile her. Okay, Gott möchte es jetzt wieder herstellen. Hast du Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen? Wenn ich das Bein nach hinten tun will, dann... Okay. Vater, in dem Namen Jesus, du hast es nicht umsonst gezeigt, sondern du hast es gezeigt, weil du jetzt diesen Knöchel wiederherstellen willst. Und in dem Namen Jesu Christi nehme ich jetzt diesen Knöchel zurück in der Zeit, bevor dieses Umknicken passiert ist, in Jesu Namen. Und ich setze jetzt im Namen Jesus, kannst du mal das Mikro halten? Und ich setze jetzt in dem Namen Jesus den ursprünglichen Zustand frei in diesem Knöchel. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Vater, für einen neuen Knöchel jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Jetzt beweg's mal. Was ist jetzt? Halleluja. Das ging vorher nicht. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Das ist ein Wunder. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Yeah. Gott ist gut. Halleluja. Gib mal dem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus. Hadassa in der Leitung. Und Halleluja. Preis den Herrn. Und wunderbar. Genial. Und jetzt kommt das Wort Gottes noch weiter zu euch. Astrid startet. Amen. Frische Milch. Oh. Einfach so gut. Gott hat uns so einfach gemacht. Es ist wirklich so, wenn wir trinken, wenn Dinge uns belasten oder bedrängen möchten und wir trinken nicht natürlichen Wein, sondern den Wein des Geistes, dann hebt es dich hoch. Weißt du, wir trinken aus Glauben. Und dein Glaube wird bestätigt. Wenn du einfach, weißt du, wir dürfen einfach sein wie Kinder. Nicht kindisch, sondern kindlich. Wir trinken einfach voller Glauben, voller Vertrauen, dass die Ströme des Himmels in dem Moment, wo wir unseren himmlischen Schnaps trinken, wo wir unser Fässchen ansetzen, dass da was geschieht. Weißt du, das geschieht was? Weißt du, die Zeit des Verstandes ist schon lange vorbei. Die Zeit des Geistes ist da. Ja, wir wollen, dass unser von neuem geborener Geist immer mehr und mehr die Oberhand gewinnt in unserem Leben. Wir wollen nicht mehr im Bereich des Verstandes leben, wo es hier eine Grenze gibt, da eine Grenze gibt. Das geht nicht, das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Sondern wir wollen uns erheben über unseren Verstand hinaus. Wir wollen neue Räume erforschen, neue Räume in der Herrlichkeit. Wir wollen höher gehen. Weißt du, höher, wir sind zur Freiheit befreit. Uhuhu. Weißt du, zur Freiheit befreit. Das heißt, wir sind nicht mehr gebunden, wir sind nicht mehr gefesselt. Wir dürfen fliegen wie die Luftballons. Fliegen und weißt du, wir platzen nicht, sondern wir werden immer voller und voller. Und wir fliegen immer höher, wir fliegen immer höher in die Gegenwart Gottes, in seine Herrlichkeit hinein. Weißt du, unser Herz schreit danach, unserem Gott tiefer zu begegnen, ihn besser, noch besser kennenzulernen, ihn noch tiefer zu erforschen, tiefer zu erfahren. Aber weißt du, ich erkenne immer mehr, dass es eigentlich nur darum geht, unseren Herrn tiefer zu erkennen. Tiefer, ihn tiefer zu erkennen. Und aus diesem tiefen Erkennen, aus dieser tiefen Gemeinschaft mit ihm, kommt alles andere hervor. Da hört jedes Kämpfen auf, jedes sich abmühen. Wo ist die Lösung? Hilfe, wo kommt mir Hilfe her? Weißt du, das ist das Land des Vertrauens. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir voll sind des Geistes, in diesem leichten Beschwipstsein. Hex. Hex. Hex. Weißt du, da sehen wir klar. Da verschwinden die Schleier, die Fragezeichen vor unseren Augen. Oh, wir dürfen tanzen. Wir dürfen tanzen. Tanzen an jedem Tag unseres Lebens. Egal, was jetzt im Sichtbaren ist. Weißt du, wir tanzen einfach. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir freuen uns. Wir lachen uns. Und dann bleiben wir stehen und dann herrschen wir und regieren wir und sprechen hinein in die Dinge, die nicht von Gott sind. Und dann sprechen wir aus dem Raum des Geistes und dann treffen unsere Gebete. Dann sprechen wir hinein. Unsere Nation wird aufwärts steigen. Sie wird nicht hinuntersinken. Die Menschen werden errettet werden. Wir lassen nicht zu, dass so viele Menschen in die Hölle gehen. Wir sagen, Erweckung kommt. Wir sagen, der Feind ist besiegt. Wir sprechen, wir proklamieren, wir herrschen. Wir herrschen aus dem Geist heraus. Und wir sind zielsicher, wir sind treffsicher. Und wenn wir sprechen, ich sag dir's, wenn wir sprechen, dann geschieht's, weil Gott mit uns ist, weil der Löwe von Juda aus uns heraus brüllt. Er schweigt nicht mehr, er brüllt aus dir heraus und er nimmt seinen Stand ein. Er nimmt seine Herrschaft durch dich ein. Und das ist, weißt du, das ist so der Knüller. Das geschieht alles aus dieser Leichtigkeit heraus. Aus dieser Leichtigkeit, aus diesem Fliegen. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und während wir ihn anschauen, werden wir verwandelt. Immer mehr in sein Ebenbild. Und während wir ihn anschauen, sprechen wir, regieren wir, herrschen wir und kennenlernen unseren Herrn immer tiefer und tiefer kennen. Und unser Herz streckt sich aus. Es sehnt sich danach, nach dieser Gemeinschaft mit unserem Herrn. Oh, es ist unser ganzes Bestreben, ihn immer tiefer und tiefer kennenzulernen. Und dann wird's einfach. Dann wird's einfach. Einfach und leicht. Und ich möchte dich ermutigen heute Abend. Kultiviere diesen Hunger. Kultiviere diesen Hunger nach mehr von deinem Herrn. Nach mehr von deinem Gott. Weißt du, es ist unsere Aufgabe, wenn wir merken, da wird es ein bisschen trocken, wir werden ein bisschen lau, diesen Hunger zu kultivieren. Wir können sagen, Herr, ich will mehr von dir. Ich habe Hunger nach mehr von dir. Ich will dich tiefer kennenlernen. Ich habe Hunger nach dir, Herr. Hunger, Hunger, Hunger. Und dein Herz streckt sich aus und Gott begegnet deinem Hunger. Und du gehst tiefer mit ihm. Du lernst ihn besser kennen. Es ist so gut. Gott hat uns so einfach gemacht. Es ist nicht kompliziert. Sei wie ein Kind. Wie ein Kind. Glaube nur. Glaube nur. Und du wirst die Herrlichkeit des Herrn, seine Gegenwart erleben. Du wirst Gebetserhörungen erleben. Du wirst herrschen und regieren aus der Leichtigkeit der Gegenwart Gottes heraus. Amen. Unser Leben ist leicht. Unser Leben ist einfach. Unser Leben ist übernatürlich. Wir haben wirklich dieses übernatürliche Leben geschenkt bekommen. Dieses Leben über allem Irdischen, über allem Natürlichen. Wir leben aus dem Himmel. Unser wahrer Lebensraum ist der Himmel. Wir sind gesetzt auf der Erde, aber unser Lebensraum ist der Himmel. Unser Fokus ist der Himmel. Wenn wir wirklich schauen, irgendwie, was Gott vorhat oder was Gott machen will, dann schauen wir in den Himmel. Und wir schauen, und unser zweiter Blick oder unser zweiter Step ist dann erst quasi, wie können wir das auf die Erde bringen? Es ist wirklich, die Astrid hat es gerade auch gesagt, wir schauen nicht irgendwie, wie können wir Probleme auf der Erde lösen, sondern wir schauen, was ist im Himmel? Ja, weil das ist die Lösung für alles. Das ist die Lösung. Ich meine, überleg dir, du kannst keinen Kranken heilen, indem du dir jetzt irgendeine tolle Strategie überlegst, sondern du kannst in den Himmel schauen oder einfach zu Gott gehen, wo Heilung ist, und du kannst diese Heilung hier auf diese Erde bringen. Du kannst Menschen die Hände dazu auflegen, kannst ihnen noch Worte weitergeben, aber du schaust einfach in den Himmel. Ja? Ich meine, es gibt Ärzte, die im Natürlichen einfach Dinge machen können, ja, wenn du irgendwelche Gebrechen oder sonstige Dinge hast, aber unser Part, ja, ich meine, gut, es gibt Ärzte unter uns, die machen dann beides, aber unser Part ist wirklich, dieses übernatürliche Leben hier auf die Erde runterzuholen, ja, und zwar in allen Bereichen, ja, wenn es um Gebrechen geht, wenn es um Mangel geht, wenn es um Freisetzung geht, ja, ich meine, wie willst du Menschen freisetzen? Ja, du kannst ihnen schöne Worte erzählen, aber was sie wirklich brauchen, ist die Power, ist die Kraft. Ja, das setzt Menschen frei. Ja, und das kannst du nur, wenn du den Himmel anzapfst. Ja, wenn du dich ausstreckst und einfach sagst, Herr, mehr, ich will mehr. Ja, ich will mehr für mich. Ja, dass ich bei mir im Leben nichts mehr halten kann, dass ich auf meiner Seele nichts deckeln kann oder gar nichts. Ja, und dann will ich ausreichend noch, dass ich es weitergeben kann. Ich will, dass sich nicht nur in meinem Leben manifestiert und zeigt, sondern ich will, dass es sich multipliziert. Ja, weil unser Leben ist auch wirklich darum, sich zu multiplizieren. Gott ist ein Multiplikator. Ja? Gott ist ein Multiplikator. Er hat uns dieses Leben nicht nur für uns gegeben, sondern er hat uns dieses Leben gegeben, um es weiterzugeben. Ja? So ist einfach das, ja, so funktioniert es eben. Ja? Ich meine, natürlich profitieren wir selber davon. Ja? Wir haben eine gute Zeit, wir sind gefüllt, ja? Wir haben die Liebe, wir haben die Freude. Ja? Natürlich, aber Gott möchte, dass wir das alles weitergeben. Ja, er möchte, dass wir es raustragen in die Welt, dass wir unser Licht leuchten lassen. Ja, dass wir unser Licht leuchten lassen und überall, wo wir hingehen, dass wir es strahlen lassen. Ja, dass wir Liebe weitergeben. Und ich meine, das ist einfach so eine Sache, wo wir uns immer wieder im Alltag bewusster werden können. Ja, so wie ich es am Anfang gesagt habe, gar nicht rauszugehen aus dieser Herrlichkeitsblase. Ja, ich habe mal ein Buch gelesen über jemanden, der ganz nah mit der Catherine Kuhlmann unterwegs war, ein Mitarbeiter. Und er hat gesagt, was er wirklich faszinierend fand bei Catherine Kuhlmann ist, dass sie hatte Gebetszeiten, sie hat sich zurückgezogen, aber er hat gesagt, sie war wirklich in einer permanenten Verbindung mit Gott. Egal, wo sie unterwegs war, was sie gemacht hat, ob es alltägliche Dinge waren, ob es dann irgendein Dienst war. Sie war einfach in dieser permanenten Beziehung mit Gott. Und das sollte unser Leben sein. So sollten wir leben im Alltag. Ja? Sollten wir einfach als erstes sollten wir sagen, Herr, ja, was hast du in dieser Situation? Ja? Was soll ich sagen? Oder wo gibt es Probleme? Dann gehen wir einfach hin und wir beten. Wir fragen einfach, ja? Und sagen, Herr, gib die Lösung. Gibt die Lösung, ja. Ich meine, wer von euch hat es schon bemerkt, ja, ich meine, Kopfzerbrechen hilft nicht immer. Hilft nicht immer. Natürlich haben wir Verstand bekommen und wenn es natürliche Aufgaben gibt, dann können wir die natürlich auf natürliche Art und Weise lösen, ja. Ich meine, dein Geschirrspüler, der räumt sich ja auch nicht von selber aus und wieder ein. Ja, vielleicht funktioniert es bei allem von euch auf übernatürliche Weise, keine Ahnung. Aber unser Leben ist wirklich dieses Leben aus dem Himmel, aus dem himmlischen Bereich, wo wir Dinge runterziehen. Ja, das sind auch Erfindungen drin. Ja, Fortschritt, weißt du, auch technologischer Fortschritt kommt aus diesem himmlischen Bereich. Und es ist es ist kein Zufall, ja, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo sich auch Technologie so rasant weiterentwickelt. Ja. Das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass der Himmel offen ist. Ja. Und die, die zugreifen, die reinschauen, ja, die können das runterholen, die können es ergreifen. Ja. Und auch in diesem Bereich, auch Technologie. Also ich will nicht, dass irgendwelche weltlichen Leute da die besten Erfindungen machen. Ja. Das müssen die Christen sein. Ja. Es sollten die Christen sein, die einfach Erfindungen machen, ja, die vorangehen, ja, die auch, ja, auch die Weltmarktführer in verschiedenen Branchen sind. Ja. Das sollten die Christen sein. So hat es Gott sich gedacht. Ja. Ja. Amen. Amen. Also lasst uns reinpressen. Ja? Lasst uns reinpressen. Weil ich meine, was menschliche oder was weltliche Menschen, die erfolgreich sind, was sie teilweise erkannt haben, was sie praktizieren, ist wirklich, dass sie sich absondern. Ja? Und sie haben einen gewissen Zugang zu übernatürlichen oder zu übernatürlichen Bereichen, die sie anzapfen. Ja? Aber wir haben wirklich das Göttliche, das wir anzapfen können, ja, und deswegen liegt es an uns, wirklich rein zu pressen, es ist wirklich so ein aktives Ausstrecken, ja, Gott, es heißt ja, Gott gibt es denen, die, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich, ja. Also lasst uns in diesem Sinne wirklich gewalttätig sein, ja. Lasst uns nicht locker lassen, auch, ja, und wenn du persönliche Gebrechen hast, ja, wo du sagst, ich brauche Heilung oder da ist ein Mangel, ja, der muss erfüllt werden, ich brauche göttlichen Überfluss, dann lass nicht locker, bleib dran, gib nicht auf, die Verheißungen sind da, ja, wenn du Zweifel hast, geh ins Wort, lies sie nach, die Bibel ist voller Verheißungen, ja, da kannst du immer wieder dich dran ermutigen und gib nicht nach, ja, lass dir vom Teufel nichts einreden, ja, wenn Zweifel kommen, sagst du weg mit, Teufel, ich kann es nicht mehr hören, diese Zweifel ständig oder wie auch immer, ja, sondern du sagst, für mich ist Heilung bereit, Heilung ist da, ja, ich habe göttlichen Überfluss, ja, und du greifst dir die Dinge, du ziehst dir die Dinge, ja. Es ist wirklich dieses Ziehen. Wir ziehen aus dem Himmel, ja. Kannst nochmal kräftig ziehen, ja. Zieh, ja. Du weißt ja, was du brauchst momentan und du kannst dir's ziehen. Du ziehst es dir, ja. Du hörst nicht auf, kannst noch vorm Schlafen gehen heute nochmal kräftig ziehen. Morgen früh nach dem Aufstehen auch nicht vergessen zu ziehen, ja. Ja. Ja. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben, ja. Und so manifestiert sich wirklich das Reich Gottes auf dieser Erde. Durch uns, in uns, durch uns, ja, wird sichtbar. Amen. Amen. Halleluja. Ja, Tobi hat es schon gesagt, eigentlich eine super Steilvorlage für das, was ich heute mitgebracht habe. Ich bin bei einem Buch da. Und zwar hat es Häcken geschrieben. Viele kennen es ja. Also den Herrn Häcken, nicht persönlich, aber vom Lesen. Ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen, seine persönliche Geschichte, aber ich glaube, er war schwer krank als junger Mann und war auch monatelang zumindest ans Bett gefesselt und alle haben gesagt, das wird nie wieder was und eigentlich ist eigentlich schon Ende Gelände. Und dann hat er ja auch dreimal gestorben, war schon an der Hölle, da gibt es ja auch ein kleines Büchchen über ihn. Und dann ist er quasi wieder wieder zum Leben erweckt und dann quasi hat er sich für Jesus entschieden. Aber dann hat er geschrieben, er hat dann die Begegnung mit Jesus gehabt, er hat sich entschieden, er war gerettet, aber es dauerte dann nochmal 12 Monate, bis er geheilt wurde. Das fand ich irgendwie faszinierend. Er schrieb dann über sich, ich wartete die ganzen Monate über darauf, dass er mich heilte. Und er wartete auf mich, dass ich die Heilung empfing. So wie es der Tobi gesagt hat, die er schon längst bereitgestellt hatte. Wenn du darauf wartest, dass er dich heilt, dann verschwendest du nur deine Zeit. Wenn du aber anfängst, dir deine Heilung anzueignen und das zu empfangen, was er bereits für dich erwirkt hat, dann wirst du es bekommen. Also das fand ich schon, also wirklich, Wir haben nämlich wirklich die Schlüssel in der Hand für uns selber auch, für unsere Gesundheit, körperlich, seelisch. Ich meine, Gott hat uns alles vorbereitet. Wie Sarah gesehen hat, in dem Buch, in der Bibel ist alles drin, was wir brauchen für jeden Bereich unseres Lebens, auch für körperliche Gebrechen, für seelische Probleme. Und wir warten oft, dass Gott was tut, aber Gott wartet, dass wir was tun. Also ich fand das schon irgendwie eine Offenbarung, als ich das Buch gelesen habe. Und wir haben wirklich die Schlüssel in der Hand. Und er hat dann auch noch Paulus zitiert, wo er sagt, ja, Christus ist für mich Leben und Sterben Gewinn. Und ich kann wählen, was ich möchte. Das heißt, Paulus konnte wählen, ob er stirbt oder nicht. Das fand ich auch krass. Weil ich meine, es gibt ja auch bei vielen wirklich, wir hatten das mal, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, der nicht mehr sterben konnte. Wo dann andere Männer Gottes für ihn beten mussten, dass er sterben konnte. Bosworth, ja. Also Gottes Leben ist so stark und wir können uns entscheiden, ob wir sterben möchten oder nicht. Und das finde ich auch so krass, was für Autorität wir auch haben über unser Leben. Und was wir nachgeben an Gedanken, was wir nachgeben an Gefühlen, was wir uns, wie es Tobi auch schon gesagt hat, vom Feind einreden lassen und sagen, ja, du bist alt, du brauchst gar nicht mal anfangen, deine Berufung zu gehen, ist eh schon spät und die anderen machen das viel besser. Das ist Käse. Gott hat für dich die richtige Berufung, die am richtigen Ort, zur richtigen Stelle und du wirst es am besten ausfüllen. Egal wie alt du bist, ob du 18 bist, 58 oder 88. Also lass dir diese Lügen nicht eintrichtern. Wenn Lügen kommen wollen, wir merken das ja, Lügen machen ja in unseren Herzen keinen Frieden. Die Lügen des Feindes machen uns nicht glücklich. Die machen ja dich traurig, die sagen, oh nein, stimmt, es geht bergab, oh nein. Und dann merkst du schon, das kommt nicht von Gott. Dann such dir die Bibelstelle raus und dann fang an zu sprechen. Ich habe das gemerkt, wirklich, der Feind versucht immer uns zu attackieren auf allen möglichen Weisen. Und er weiß, wo wir attackierbar sind. Und er kommt genau in diese Türen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, wirklich schnapp dir das Wort und sprech's über dich, sprech's über deinen Körper, über deine Seele, über deine Familie. So wie es Astrid gesagt hat, wir haben die Autorität. Jesus brüllt aus uns raus, auch in deine Familie. Nicht nur in die Regierung, nicht nur in die Ungläubigen, sondern auch in deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, in deine Freundeskreise, in dein Dorf, in deine Nachbarschaft. Du hast die Regierungsautorität in den Situationen. Lass dir die nicht abspenstig machen vom Feind. Und ich habe auch gesehen, manchmal ist es ja doch so, dass manchmal die Krähen uns manchmal anpicken können. Also habe ich schon erlebt, ist nicht so schön. Und dann habe ich gesehen, dass wir dann manchmal wie so ein Adler sind, wo ein paar Federn fehlen. Weil einfach die Krähen manchmal ein bisschen anpicken. Aber ich habe gesehen, wenn der Adler dann zu Jesus kommt, dann kann man uns wirklich an Jesus hinschnuckeln und dann wachsen uns aus diesen Stellen goldene Federn. Weil wir wirklich in allem mehr als Überwinder sind. Und auch in den Situationen, wo wir vielleicht sagen, oh nein, da habe ich mich jetzt irgendwie einlullen lassen, da habe ich meine Autorität nicht wahrgenommen, da habe ich versagt, da habe ich irgendwie ja keinen Sieg erlebt. Gott hat den Sieg für dich, auch in den Situationen. Du kannst einfach weitergehen und Gott hat wirklich das Beste für dich. Auch wenn es vielleicht ja für dich gerade ausschaut und sagt, nee, also wie soll die Situation sich drehen? Habe ich total verbockt oder ja... Der Herr hat den Sieg für dich, weil wirklich der Herr ist der König und du bist ein Königskind und da ist Sieg für dich und keine Niederlage in jeder Situation in deinem Leben. Ob es Finanzen sind, da ist Sieg, in Beziehungen, in Freundschaften, überall ist wirklich Sieg für dich. Und der Herr hat es wirklich für uns vorbereitet. Das heißt, schnapp dir wirklich Verheißungen, schnapp dir das Wort Gottes, geh damit, reiß es wirklich runter. Reiß diese Verheißungen runter und sag, Herr, du hast es gesagt und ich nehme das jetzt für mich und ich lass nicht locker, bis ich es jetzt sehe in Jesu Namen. Und lass dich wirklich nicht vom Feind irgendwie rumschubsen, weil wir schubsen den Feind, wenn dann rum. Ja? Okay, Amen. Ja, ihr Lieben, wir haben eigentlich alles schon gehabt, gell, die Tiefe, wo es runter geht, Fische können wir angucken und das habe ich mir gemerkt, ja, und wir haben alles schon gehabt, also diese Konferenz, die war, glaube ich, für uns alle ganz, ganz eindrücklich und ich arbeite immer noch an dieser Botschaft für eine der reichsten Hafenstädte am Mittelmeer. Ich möchte es ein bisschen spannend machen. möchte euch mitnehmen an die reiche römische Stadt mit Prachtstraße und. Heute liegt sie im Innenland, aber früher war sie am Meer und sie heißt Ephesus. Amen. Und in der Nähe ist Kolosse auch noch. Also die beiden Briefe sind für reiche Städte geschrieben. Und worum geht's? Christus, Christus, Christus. Amen. Wie groß ist er? Was hat er für Autorität? Und. Amen. So habt ihr Bibel gelesen, so hab ich immer Bibel gelesen. Aber wisst ihr was? Bei dieser Konferenz heute, ja, ich möchte wirklich sagen heute, aktuell, ganz am Freitagabend, habe ich hier richtig neue, weiß nicht, wie es euch geht, Epheser 1, ich habe richtig neue Offenbarung gekriegt. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen, weil das ist eigentlich genau das, was wir hier hatten. Wisst ihr, ich habe das immer gelesen, dass da eine Stadt ist, die, wie wir heute, alles Mögliche macht. Alle Freiheit zu irgendwas, zu allem hat sie Freiheit. Und Paulus predigt Christus in seiner vollen Autorität. Amen. Aber ihr Lieben, das geht immer noch ein Stück tiefer und da möchte ich euch einfach mit reinnehmen. Ja? Und er gebe euch, Vers 18, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns. Die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Wisst ihr, und ich habe immer gedacht, das geht um Jesus. Der predigt der Stadt Jesus. Aber wisst ihr, was er eigentlich predigt? Der predigt der Gemeinde und sagt, das, was Christus hat, das hast du auch. Das habt ihr auch. Wer kriegt das Erbe? Wir. Und was kriegen wir für ein Erbe? Herrlichkeit. Was hat er? Kraft, Reichtum, Stärke. Ja? Wer kriegt's? Wir kriegen das. Wir nehmen das. Und es geht weiter. Es geht weiter. Er ist gesetzt über alle Reiche, Macht, Gewalt und. Und am Ende steht, er ist das Haupt über alles. Welcher ist sein Leib? Nämlich die Fülle. Wer ist die Fülle? Wer ist der Leib? Wir. Wer kriegt die ganze Fülle? Wir. Das heißt, Christus in dieser ganzen Macht, die er hat, und da gilt der Kolosserbrief genauso, diese ganze Fülle, die gilt genauso für uns. Und dann kann man eigentlich nur sagen, du brauchst dich nur reinzuhängen. Du musst nur den Stecker in diese Christus-Steckdose einstecken, um diese Fülle ganz neu zu kriegen. Das ist die Verheißung. Wisst ihr, ich sag's euch ehrlich, ich habe den Epheserbrief, ich weiß nicht, ihr sicherlich auch, 6-7 Mal gelesen und jetzt habe ich eigentlich diesen Blick für die Gemeinde gekriegt. Man kriegt immer, da wird diskutiert über Christus und jetzt nehmt doch bitte Christus an und guckt mal, wie großartig. Alles richtig. Aber wisst ihr, das wird viel zu lang diskutiert. Jetzt geht es um die Herrlichkeit. Es geht wirklich um die Autorität und nicht nur die Autorität des Christus, sondern die hat er uns gegeben als Gemeinde. Und ich glaube, es ist ganz neu, da nochmal einzusteigen, dieser Epheser 1. Ich möchte wirklich ans Herz legen, dass wir einsteigen und da nochmal ganz neu reingehen und diese ganze Fülle für uns nehmen. Amen. Wisst ihr, ich sage es euch ehrlich. Ich habe an dieser Konferenz ganz, ganz viel empfangen. Ich habe ganz neue Liebe empfangen. Ja, ich habe früher, sind wir ehrlich, ich habe immer gedacht, Mensch, Mann. Bin ich gesegnet mit Liebe. Komm, seid ehrlich. Ja, und jetzt, muss ich sagen, wow, es sind ein paar Erlebnisse da, das will ich gar nicht sagen, aber da hat wirklich Gott wirklich was gegründet. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir wirklich in diese Tiefe gehen, weil diese Fülle, die ist im Endeffekt nur in der Tiefe. Und ich möchte zum Schluss wirklich sagen, ich möchte nicht mehr zu früh zufrieden sein. Amen. Ich will das Ganze. Weißt du, was du willst? Ich will das Ganze und ich will die ganze Fülle. Amen. so stark. Ja, wir haben die Fülle und wir dürfen uns danach ausstrecken. Und wir dürfen uns bewusst machen, dass wir die alle haben, wirklich alle, egal auch vom Livestream, egal welcher Denomination wir angehören, egal welchen Background wir haben, wir dürfen diese Fülle haben. Ich habe vorher im Lobpreis das Bild gehabt, dass wir alle von hier so knietief wirklich im Wasser stehen, und dann habe ich mich so umgeschaut und habe ja wirklich Gottes Thron gesehen, wo das die Quelle des lebendigen Wassers ausgesprudelt ist und so runterlief. Ja, und dann habe ich gesehen, auf einmal ist so ein riesen Springbrunnen. Also das war eher wie so ein Champagnerbrunnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo so diese Gläser gestapelt waren. Und dann habe ich gesehen, dass wirklich so Schlangen angestanden sind an diesem Champagnerbrunnen. Und dann habe ich so uns gesehen, wie wir uns eingereiht haben in diese Schlange hin zu diesem. Und dann habe ich gesehen, wie jeder von uns wirklich so hochgehoben wurde und als Glas ein Stück weit seinen Platz bekommen hat in diesem großen. Und dann habe ich gesehen, und dann habe ich noch andere gesehen, habe ich welche aus Gärtringen gesehen, von meinem Background, wo ich herkomme, und dann habe ich lauter solche Schlangen gesehen, die angestanden sind, und alle standen in diesem Wasser, und wir dürfen uns bewusst machen, wir sind alle sein Leib, und jeder hat seinen Platz in diesem Champagnerbrunnen, ja, und wir dürfen uns ausstrecken, weil wir alle die gleiche Kraftquelle haben, wir haben alle wirklich die Quelle des lebendigen Wassers in uns, ja, ja, dann schnapp's auch, ja. Genau, und wir dürfen wirklich das auch ausstrahlen, uns bewusst machen, ja, jeder von uns bewusst zu machen, wir haben unseren Platz, wir werden wirklich gefüllt mit diesem lebendigen Wasser, und wir strahlen das aus, und wir dürfen uns danach ausstrecken, wirklich mehr davon zu bekommen, wirklich mehr von diesem Wasser, dass es wirklich übersprudelt. Und so ein Brunnen, das ist nicht, wenn der einmal voll ist, dann hat man nachher einfach so ein Gebilde, das da steht und lauter kleine Gläser mit Wasser drin. Nee, die Quelle sprudelt weiter und es läuft wirklich über. Das läuft wirklich von einem ins nächste und weiter, und dieses bewusst zu machen, wirklich es ist nicht mehr die Zeit, auch wenn man so die Weltpolitik gerade anguckt, es passiert so viel um uns herum, es ist nicht mehr die Zeit, dass wir unsere eigene Suppe kochen und wir haben hier unseren kleinen Springbrunnen und da sind nur wir 20 auf dem Haufen, sondern so, wir müssen groß denken, wir müssen in Gottes Leib denken, wir sind wirklich eins und wir müssen uns danach ausstrecken, wirklich auch Gott fragen, hey, was ist dein Plan für dein Leib, so wie wir es donnerstags beten, wirklich für die Einheit. Wir beten wirklich für Gottes Leib als Einheit und strecken uns danach aus, wie wirklich diese Schlangen, die müssen noch länger werden, viel länger, dass sich Menschen wirklich anstellen und ihren Platz bekommen in Gottes Reich, wirklich, dass wir das ja wirklich übersprudeln, und wir dürfen das annehmen und dürfen sagen, Herr, sprudel du durch mich über, dass wir zu kleinen Quellen werden, ja, wo das Wasser übersprudelt, und dann können wir das in unser Umfeld aussprudeln, und wir dürfen, wenn wir uns ausstrecken, wirklich, dann machen wir das in unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien wirklich danach. Wir dürfen das auch in Anspruch nehmen, dass in unseren Familien alle gerettet werden. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Niemand wird nicht gerettet, sondern wir machen den Unterschied in unseren Familien, in unseren Freunden. Wir sind da. Ja, genau. Und wow. Ja, und ja, ich fand es so stark vor, wie Astrid das gesagt hat, so manchmal stehen wir uns selber im Weg. Und dann ist mir so mein Neffe und meine Nichte eingefallen, so, Kinder, ich weiß nicht, wer in Familien Kinder hat, so dieses, wenn da der Papa oder die Mama was sagen, dann ist das ist so Gesetz, dann passt es einfach. Dann ist das, und ich finde, ja, da müssen wir hinkommen. Gott sagt in der Bibel, werdet wie die Kinder. Einfach so, wir nehmen das in Anspruch. Ja, wir nehmen das einfach, Gott sagt das, also ist das so. Brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, ich kann alles drehen und wenden. Und ja, ein Stück weit wird man so erzogen, durch die Schule, durch die Gesellschaft, durch die Welt, dass man alles nochmal dreht und nochmal dreht und von allen Seiten und dann da nochmal und hier. Und kann ich mir wirklich sein, und selbst wenn man es dann verstanden hat, ja, aber bin ich mir jetzt wirklich sicher? Nein, wir sind unsicher, weil sein Wort es das sagt, wir dürfen uns das in Anspruch nehmen und dürfen uns wirklich da draufstellen. Und ich fand das so stark, auch das Bild von der Sarah vorher, wirklich so, ja, wir dürfen eintreten in diesen Raum der Bibel, wirklich eintreten und sagen, das, was die Bibel uns sagt, dürfen wir in Anspruch nehmen, und es ist Gesetz, es ist geschrieben, wir können das in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich will diesen kindlichen Glauben, Herr, schenke mir diesen kindlichen Glauben, dass ich das in Anspruch nehme und wirklich ausstrahle. Amen. Halleluja. Ist Gott nicht wunderbar? Und er ist die Fülle Gottes, in Christus ist die ganze Fülle Gottes. Und es heißt, wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Du bist in ihm zur Fülle gebracht. Mach dir das bewusst, du bist in ihm zur Fülle gebracht, zur Fülle Gottes gebracht. Die ganze Fülle ist in dir, weil Christus in dir wohnt. Wenn du ihn aufgenommen hast, dann wohnt die ganze Fülle Gottes in dir und in uns zusammen, im ganzen Leib wohnt zusammen die ganze Fülle Gottes. Und wir geben der Welt ein Bild von der Fülle Gottes. Mach dir es bewusst, du bist nicht ein schlapper Christ, ja, sondern die Fülle Gottes ist in dir. Wenn du auftauchst, dann kommt die Fülle Gottes mit dir. Halleluja. Auch wenn wir alleine sind, ja, aber letztlich die Fülle des ganzen Leibes, zu dem gehören wir ja, ist in uns und die bringen wir mit an den Ort, wo wir hingehen. Also wir sind viele. Halleluja. Du brauchst dich nicht alleine zu bieten. Nur einer an meinem Arbeitsplatz, alle anderen sind ungläubig oder so. Oh, das sind viele. Halleluja. Da ist doch die Wolke der Zeugen da. Die Engel sind auch noch da. Halleluja. Der Heilige Geist ist auch noch da. Also es ist der Hammer, was er uns an Ausrüstung gegeben hat, was er uns geschenkt hat an täglicher Ausrüstung. Und ja, Halleluja, was in uns ist, was er vor allen Dingen in uns hineingelegt hat. Das ist der absolute Hammer. Mir fällt gerade Bruder Jün ein, der ja 12 Jahre oder mindestens 12 im Gefängnis war, über lange Zeiten in einer Einzelzelle. Und er ist da nicht schwach rausgekommen aus diesen Zeiten des Gefängnisses, sondern er ist stark da rausgekommen. Und weshalb? Weil er nicht alleine war, sondern weil Christus in ihm war. Und dann hat er noch gebetet, Monate, glaube ich, bis er das Wort gekriegt hat. Und dann hat ihm irgendjemand eine Bibel gebracht. Was ja normalerweise wollen sie ja nicht, dass jemand, der die Bibel liest, aber irgendwie übernatürlich hat er Bibel bekommen, hat die auswendig gelernt oder vieles auswendig gelernt. Und das ist stark. Also Halleluja. Was Jesus Christus in uns ist und das Wort in uns ist. Und wenn wir uns das Wort, deshalb brauchen wir auch unser geistlicher Mensch, er verkümmert, wenn wir das Wort nicht haben. Du kannst 1000 Artikel lesen und es gibt wirklich viele Sachen, die echt interessant sind, ja. Aber das speist uns nicht. Du merkst es selber, ja. Du liest einen interessanten Artikel, ganz interessant, Info und so. Aber dann liest du das Wort und du merkst, boah, das ist meine Speise. Das sättigt mich wirklich. Das brauche ich. Das macht mich auch stabil in dieser Zeit, wirklich stabil zu sein, auf dem Felsen zu stehen, weil wir sind in dieser Zeit einfach nicht, um hin und her zu schwanken von all den Sachen, die man so hört, sondern um festzustehen und um unsere Wurzeln fest in ihn hineinzubringen. Und dazu brauchen wir das Wort. Das Wort brauchen wir. Und das Wort ist ja gefüllt mit Leben. Und mit seinem Geist. Es ist ja nicht toter Buchstabe und das merkst du, wenn du ins Wort gehst, boah, sagst, Heiliger Geist, offenbar mir dein Wort, dann, boah, wow, Hammer, er macht es, ja. Und du entdeckst Schätze im Wort, die du nicht vorher entdeckt hattest und die dich stark machen, die dich stabil machen, weil Offenbarung macht stabil und gibt Leben und gibt Vision und gibt Perspektive und macht glücklich. Wenn du wieder neue, also ich bin immer glücklich, wenn ich wieder was Neues entdeckt habe im Wort und wieder so einen Schatz gegraben habe oder tiefer gegangen bin, dann merke ich, boah, das macht mein Geist glücklich. Wir sind ja Geist. Und wir brauchen es ja. Du brauchst auch deine natürliche Nahrung, jedenfalls oft. Also kannst auch mal fasten. Auch nicht keine schlechte Sache. Aber, und das macht dich dann auch stärker. Wenn wir fasten, werden wir auch stärker. Das ist das Gute. Wenn wir es nicht, machen sie ja nicht aus dem Fleisch, sondern aus dem Geist. Also, ich glaube, wir sind alle auch durch dieses Daniel-Fasten, was wir ja jedes Jahr machen, 3 Wochen. Also, ich kann sagen, ich komme da immer gestärkt raus hervor. Weil du auch bewusst auf was verzichtest und bewusst deinem Körper sagst, du bist nicht mein Chef. Das ist echt eine gute Sache. Der Körper ist nicht unser Chef, sondern wir sind der Chef, ja, der Geist ist der Chef. Und deshalb hilft auch Fasten immer wieder, weil wir dann unserem Körper sagen, so geht's nicht, ja. Also, dass du immer hier sagst, wo es hier lang geht und was du alles haben möchtest und wonach dir gerade ist und so weiter. Nein, ich herrsche über den Körper. Wir haben es vorhin von Herrschen, Astrid, von Herrschen. Und dazu gehört erstmal, ich herrsche über meinen Körper. Der sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Und ich herrsche auch über meine Seele. Halleluja. Die Seele ist ja gut und wird immer wieder erneuert. Aber manchmal zickt sie auch herum oder hat irgendwas schon mal erlebt, irgendwann mal. Also Jahre her natürlich, ja. Und das Gute ist, wir müssen uns nicht von unserer, noch nicht an den Teilen, die noch nicht erneuert sind und nicht hundertprozentig erneuert sind, leben lassen und leiten lassen. Ja, vor allen Dingen auch nicht leiten lassen. Und, aber auch nicht leben lassen und beeinflussen lassen die ganze Zeit, sondern wir können auch unserer Seele sagen, jetzt ist mal Schluss. Schicht im Schacht, ja, heißt es. Das ist gut, was brauchst, ja. Die Seele braucht es, die Seele muss ernährt werden. Die Seele ist dazu da, dass sie mit dem Wort Gottes in Einklang kommt. Das, und dann ist gut, dann geht es ihr richtig gut, dann haben wir eine richtig happy Seele. Und wir sollen eine happy Seele haben. Das ist gut, unser ganzer Mensch, das gehört auch, das gefällt auch dem Körper, der Körper ist dann auch zufrieden. Aber wir müssen der Geist sagt, und durch das Wort Gottes wissen wir, was die Wahrheit ist. Und so können wir unterscheiden, wenn unsere Seele uns halt irgendwas sagt, dann wissen wir, indem wir auf den Geist hören, auf unseren inneren Menschen, was hier wirklich ist, und du weißt es, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann weißt du, was richtig ist, und du kannst die Lügen von der Wahrheit unterscheiden, und du kannst sagen, so, und ich denke nicht mehr diese Lüge nach, ich denke darüber nicht mehr nach, ich will darüber nicht mehr nachdenken, was an dem falsch ist, oder da wieder falsch ist, oder da wieder ist, sondern, Halleluja, du erneuerst meinen Sinn. Und ich denke darüber nach, was wahr ist und was gut ist und was gerecht ist und was rein ist. Nicht über unreine Geschichten, sondern über reine Sachen. Darüber denke ich nach. Und so wird meine Seele erneuert. Und ich dulde es nicht mehr außerhalb von der Liebe. Auch ja, außerhalb der Liebe. Alles, was außerhalb, was sich abspielt, außerhalb der Liebe, kannst du schon mal absolut knicken. Das, ja, genau. Können wir in die Tonne treten. Das genau, hat keinen Wert. Jesus war nicht außerhalb der Liebe. Er war ganz klar, er war scharf, auch gegen religiöse Geister zum Beispiel. Da war er total klar. Und da sind wir auch klar. Aber er war immer in der Liebe. Und wir können immer in der Liebe bleiben. Ich glaube, je weiter wir in der Endzeit voranschreiten, werden wir einfach immer tiefer in seine Liebe eingeweicht. Ich glaube das. Ich glaube, das ist absolut. Es gibt auch keine Alternative. Weil, genau, wir hatten es auch am Wochenende gehört, die Liebe der meisten, ja, Matthäus 24, wird erkalten. Und da ist von Agape-Liebe sogar gesprochen, also von den Christen. Puh, wollen wir nicht zugehören, okay? Und deshalb müssen wir unsere Seele erneuern, dass wir sagen, alles, was hier nicht Liebe ist und sich nicht in der Liebe bewegt, das lasse ich nicht zu. Sondern ich bin entschieden, den Weg der Liebe zu gehen. Weil das ist der Weg über alles hinaus. Paulus hat gesagt, ich zeige euch einen Weg über alles hinaus. Und einen Weg, in dem ihr Sieg habt, in dem ihr Erfolg habt. Und der Weg ist, der uns durch alles hindurchbringt. Und es ist der Weg der Liebe. Und wir gehen und er lässt uns tiefer reintauchen in die Liebe. Wenn du noch irgendwo Schwierigkeiten hast mit einer Person irgendwie Schwierigkeiten, fang an für die Person zu beten. Also nicht manipulativ, ja. Lass sie Buße tun, umkehren und so weiter. Sondern fang an, die Person zu segnen mit allem, was dir einfällt an guten Dingen. Und Halleluja. Das ist die Liebe. Gott glaubt an uns, ja, auch wenn wir noch mal ein paar Flaws, ja, ein paar Sachen noch haben, die noch erneuert werden sollten. Immer weniger natürlich. Halleluja. Aber so sehen wir auch uns an. Wir sind auch nicht zu hart mit uns und auch nicht hart mit den anderen, sondern wir gehen diesen Weg der Liebe. Wir sagen schon, was Sache ist, aber wir glauben, dass jeder diesen Weg der Liebe geht und verwandelt wird, dass wir uns verwandeln. Ja, glaub, wenn du in den Spiegel guckst, Halleluja, du wirst verwandelt. Halleluja, und du bist wunderbar. Ja, wenn du noch negative Sachen über dich denkst, Minderwertigkeit oder irgendwas, dann hol die Bibelstellen. Bete und bete den Psalm 139 zum Beispiel aus, ja. Bete es über dir. Du bist einzigartig gemacht. Wow, du bist der Hammer. Und Ja, Amen. Und das sagen wir uns auch gegenseitig. Halleluja, wir sind hier, um uns zu ermutigen, um uns aufzubauen, um uns, Halleluja, die Wahrheit zu sagen. Ja, die Wahrheit aus seinem Wort in Liebe. Dafür sind wir hier und so werden wir stark und so werden wir eins und so lassen wir kein Blatt Papier einfach zwischen uns, sondern wir gehen den Weg der Liebe und wir tauchen immer tiefer ein in die Liebe. Es ist der Weg weit über alles andere hinaus. Amen, den gehen wir. Amen. Halleluja, preist den Herrn. Die Liebe ist der höchste Raum in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Davon hatten wir es auch am Wochenende. Und im Raum der Herrlichkeit Gottes gibt es viele Räume. Die Liebe ist der höchste. Aber zum Beispiel die Freude ist auch nicht zu verachten. Haben wir heute schon ein bisschen angezapft. Sagen wir mal so, es gibt da zwei verschiedene Kammern so im Raum der Freude. Jetzt mal eins so die klassische Freude, aber dann gibt es auch so ziemlich nah dran, ist dann auch noch so das Weinhaus angeschlossen. Ne? Oder das Schnapshaus, genau. Also, das sind verschiedene geistliche Räume, die wir anzapfen. Das sind auch verschiedene Räume der Wunderwirksamkeit. Hatten wir es auch davon am Wochenende. Und ich glaube, ein Raum, der auch sehr wichtig ist, von dem hat man es jetzt am Wochenende nicht so, aber den wollte ich euch heute Abend nochmal so ans Herz legen, auch gerade nach dem Wochenende, wo wir wirklich so hochgeschossen sind, auch in der Power und überhaupt in der Substanz Gottes und so weiter. Aber ich glaube, ein weiterer Raum ist auch sehr wichtig, dass wir ihn immer wieder anzapfen, und das ist der Raum der Ruhe Gottes. Amen. Sag mal Ruhe Gottes. Halleluja. Ich glaube, da ist ein Raum in Gott, in dem absolute Ruhe ist. Und die Bibel sagt tatsächlich, dass dieser Raum durch Jesus für uns geöffnet ist. Und ich habe mir die Bibelstelle in der neuen evangelistischen Übersetzung rausgeschrieben. Deswegen lese ich es euch da vor. Da heißt es nämlich, es gibt also noch eine vollkommene Ruhe für das Volk Gottes. Das heißt, es gibt einen Raum vollkommener Ruhe für deine Seele. Den gibt es. Der ist in Gott, der ist im Geist da. Die Frage ist, ob du ihn anzapfst. Ich habe ja auch am Wochenende gelehrt über diese verschiedenen Räume. Immer wenn du diese Räume anzapfst, dann wird diese Substanz dieser Räume zu einem Bestandteil deines Lebens. Wenn du regelmäßig in den Raum der Freude reingehst zum Beispiel, dann wirst du feststellen, dass du insgesamt in deinem Leben freudiger wirst und dass du leichter auch in herausfordernden Situationen aber bewusst in die Freude reingehen kannst und die Freude anzapfen kannst. Wenn du regelmäßig den Raum der Liebe bewusst anzapfst, dann wirst du merken, auch wie in deinem Alltag es leichter wird, in diesen Raum reinzugehen. Und genauso ist es, wenn du diesen Raum des Friedens immer wieder bewusst anzapfst, diesen Raum der Ruhe immer wieder bewusst anzapfst, dann wird es in deinem ganzen Leben insgesamt ruhiger werden. Das heißt, der Grundtenor deines Lebens wird nicht mehr sozusagen sein, sondern immer mehr Ruhe. Ja. Ich glaube, tatsächlich erleben, dass auch diese Erweckung und diese größere Herrlichkeit, die, ja, ich glaube wirklich, am Wochenende hat sich eine größere Herrlichkeit freigesetzt, sie ist hier, die größere Herrlichkeit ist hier. Und ich glaube, dass ein zentraler Bestandteil auch dieser größeren Herrlichkeit ist wirklich eine Erweckung der Ruhe unter den Christen. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit auch, wahrscheinlich auch deswegen, glaube ich, liegt da starke Erweckungskraft drauf, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was die Welt hat. Und von genau das Gegenteil von dem, was du ausgesetzt bist. Du bist ausgesetzt Ablenkungen, du bist ausgesetzt Unruhe, du bist ausgesetzt Kriegen und Kriegsgerüchten, ja, um dich herum. Du bist ausgesetzt einfach komischen Geistern, die Leute verwirren und aus ihrer Identität rausholen und so weiter, die letztendlich Unruhe bewirken in den Seelen. Du bist so viel unruhigen Geistern ausgesetzt. Und gleichzeitig aber glaube ich, dass Gott seinen Söhnen und seinen Töchtern diesen Raum der Ruhe vorbereitet hat und in dieser Zeit ganz besonders ans Herz legt. Amen. Und die Bibel sagt auch gleich ganz klar, wie wir in diesen Raum reinkommen. Ja. Hebräer 4, Vers 3. Hebräer 4, Vers 9 heißt es, so ist nun dieser Raum der Ruhe noch für das Volk Gottes vorbereitet. Und Hebräer 4, Vers 3 sagt, wir gehen in diesen Raum ein als die geglaubt haben. Amen. Das heißt, du zapfst diesen Raum des Friedens, übrigens wie auch alle anderen Räume, zapfst du durch Glauben an. Beim Raum des Friedens aber wiederum ist es einfach wichtig, da ist dieser Glauben in eine ganz bestimmte Richtung. Das Erste, was du dich entscheiden musst zu glauben, um in diesen Raum der Ruhe Gottes reinzugehen, ist erstens mal, dass es diesen Raum gibt. Das ist bei allen Räumen wichtig. Ja, erstmal, dass es diesen Raum gibt. Zweitens, dass dieser Raum für dich ist. Für dich mit großem D. Ja. Sage ich jetzt mal, ja, mit großem D, das heißt wirklich für dich, ja, nicht nur für deinen Nachbarn, nicht nur für den und nicht nur für den, der irgendwie dieses Problem nicht hat und nicht nur für den, der jetzt einfach nicht in dieser Situation ist, in der du bist, sondern er ist für dich genau in deiner Situation, egal wie friedlich diese Situation sich anfühlt, egal wie deine Seele sich anfühlen mag, dieser Raum der Ruhe und des Friedens ist für dich vom Vater vorbereitet, weil Hebräer 4, Vers 9 sagt, diese Ruhe Gottes, in einer anderen Übersetzung heißt es, diese Sabbatruhe ist vorbehalten für das Volk Gottes. Wenn du also zum Volk Gottes gehörst, dann ist diese Ruhe und dieser Frieden für dich vorbereitet. Okay? Das heißt, es ist wichtig, dass du glaubst, dass es diesen Raum gibt. Es ist zweitens wichtig, dass du glaubst, dass dieser Raum für dich ist. Und es ist drittens wichtig, dass du glaubst, dass du dir leisten kannst, in diesen Raum zu gehen. Das heißt, dass du dir leisten kannst, ganz bewusst deine Sorgen, deine Probleme, deine Gedanken, deine Ängste loszulassen. Weil die Seele will dir natürlich sagen, nein, das kannst du jetzt nicht loslassen, das musst du jetzt lösen, da musst du jetzt durch, das musst du jetzt erledigen, mit dieser Angst musst du dich jetzt beschäftigen, mit dieser Sorge musst du dich jetzt intensiv beschäftigen, sonst läuft dir was davon. Aber der Glaube sagt, nein, du Sohn, du Tochter Gottes, du kannst es dir leisten, in diesen Raum der Ruhe einzugehen, gerade dann, wenn sich alles um dich herum nach dem Gegenteil anfühlt. Sag mal, ich kann es mir leisten, in den Raum der Ruhe reinzugehen. Und wenn du dir bewusst bist, dass es dir leisten kannst, in den Raum der Ruhe einzugehen, dann kannst du auch mit aller Entschiedenheit Autorität nehmen über alles, was Unruhe machen will. Du kannst sagen, okay, ich nehme jetzt Autorität über all diese unruhigen Geister noch in meiner Seele, über jede Angst, über jede Sorge. Ich nehme jetzt Autorität über jeden Gedanken und ich lasse das los. Das machst du auch durch Glauben. Dann wird schon sehr gut. Halleluja. Und zu dem Nehmen der Autorität über diese Geister gehört dann auch das bewusste Überwinden jeden Angebots von Ablenkung, das der Feind dir anbietet. Sprich, es gehört dazu im Glauben, dass du sagst, auch ich kann es mir leisten, mein Handy auszuschalten. Kann ich es mir wirklich leisten, aber wenn der sich meldet, wenn der mir die WhatsApp schreibt, wenn der jetzt gerade durchklingelt, du kannst es dir leisten. Amen. Du kannst es dir leisten, mal nicht erreichbar zu sein. Kann man sich gar nicht vorstellen. Weißt du, ich erinnere mich dran, am Anfang unserer Ehe, da sind wir in Urlaub gefahren, da waren wir auch schon Pastoren, da sind wir in Urlaub gefahren, weiß ich, 2 Wochen nach Frankreich und dann waren wir 2 Wochen nicht erreichbar. Stell dir mal das vor. 2 Wochen nicht erreichbar. Wir hatten kein Handy, das gab es damals noch nicht. Und in Frankreich da, ja, also ich meine, Telefonzelle. Ja. Stell dir mal vor, 2 Wochen nicht erreichbar. Ist heute fast undenkbar, aber irgendwie hat es funktioniert. Wir sind nicht nach Hause gekommen und die Gemeinde war zusammengebrochen und der Dienst war am Ende oder so. Irgendwie hat es funktioniert. Aber weißt du, heute denken wir können uns es nicht mehr leisten. Aber ich sagte, du kannst es dir leisten. Ich weiß nicht, jetzt wird immer 2 Wochen sein müssen, aber du kannst es dir zumindest, leisten für die Zeit, wo du deine Zeit mit Gott verbringst. Du kannst es dir leisten, in diese Ruhe einzugehen und nicht erreichbar zu sein für alle diese Frequenzen, die da draußen auf dich einfunken. Amen. Und deswegen sagt das Wort Gottes auch Offenbarung 3, Vers 17, er sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Weißt du, in der Ruhe, im Raum der Ruhe ist verborgenes Manna. Wir hatten es am Wochenende wieder von dieser Manifestation des übernatürlichen Mannas. Aber weißt du, es muss nicht unbedingt diese Manifestation sein, sondern da gibt es geistliches Manna, das für dich vorbereitet ist am Ort der Ruhe. Und das solltest du nicht verpassen. Und deswegen sagt die Bibel, wer überwindet, wer diesen Geist der Ablenkung überwindet, wer diesen Drang der Seele irgendwie, ja, das muss ich noch machen und da muss ich mich noch mit beschäftigen, aber das muss ich noch erledigen, wer das überwindet, dem werde ich geben, vom Manna zu essen. Halleluja. Wer von euch möchte Manna essen? Jeden Tag frisches Manna. Das Volk Israel in der Wüste hat jeden Tag frisches Manna gegessen. Stell dir mal vor. Der Punkt war auch, die waren ja auch schlau, ne? So wie wir auch manchmal schlau sind. Wir denken, okay, jetzt habe ich einfach am Anfang der Woche, habe ich jetzt mal 3 Stunden Zeit mit dem Herrn. Halleluja. Und das muss dann den Rest der Woche reichen. Und schau, Gott hat schon dem Volk Israel in der Wüste gesagt, nee, funktioniert nicht. Sie haben dann versucht, am nächsten Tag sich wieder Manna zu holen, dann war es verdorben. Beziehungsweise sie haben nicht sich wiederzuholen, halt falsch ausgedrückt. Sie haben am nächsten Tag von dem Manna versucht zu leben, das sie hatten, und es war verschimmelt. Das heißt, sie mussten wieder Neues sammeln. Es blieb ihnen nichts anderes übrig. Und genauso ist es bei dir. Du sagst, ja, jetzt will ich schon mal auf Vorrat Zeit mit dem Herrn verbringen. Ja, und am nächsten Tag stellst du fest, es ist schon wieder verschimmelt. Du brauchst wieder neue Zeit mit dem Herrn. Amen. Du brauchst wieder neu diesen Raum der Ruhe. Ja. Und deswegen einfach ermutigt Gott uns in dieser Zeit wirklich das zu praktizieren, Glauben zu praktizieren, in diesen Raum der Ruhe und des Friedens einzugehen. Weil wenn du das praktizierst, dann wirst du erleben, welche Kraft davon ausgeht. Ich sage dir was, Herrlichkeit geht aus von denen, die aus der Ruhe Gottes kommen. Herrlichkeit geht aus. Da strahlt was ab. Es macht allen Unterschied der Welt. Wenn du aus dieser Ruhe mit Gott kommst, dann strahlt was ab von dir. Warum hat der Schatten von Petrus die Kranken geheilt? Weil er an diesem Ort mit Gott war. Mit Sicherheit. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Die Herrlichkeit strahlt nicht ab, wenn du den ganzen Tag, was weiß ich, Instagram scrollst. Das strahlt die Herrlichkeit nicht ab. Das ist so. Ja, selbst wenn du den ganzen Tag Glory Life scrollst. Das reicht nicht aus. Man muss auch mal den geistlichen Input von außen abstellen und sagen, nein, jetzt kriege ich meinen direkten Input, jetzt hole ich mein direktes Manna. Manche Christen denken, ja gut, wenn ich einfach den ganzen Tag predigen höre, dann bin ich gut ausgerüstet. Ich sage, das ist nur aus zweiter Hand im Endeffekt. Du brauchst dein eigenes Manna. Ja, nicht, dass du nicht mal eine Predigt hörst, aber dein Hauptding muss das Manna sein, das du selber bekommst vom Vater in dieser Zeit der Ruhe mit Gott. Halleluja. Also, Erweckung der Ruhe. Amen. Seid ihr bereit, da einzusteigen? Halleluja. Okay, lass uns mal beten zum Schluss zusammen. Ja, darfst auch aufstehen. Ist auch okay. Jetzt sind wir lang gesessen. Auch hier über Livestream. Lass uns da reingehen. Ganz bewusst. Lass uns sagen, danke, Vater, dass du diesen Raum der Ruhe für mich vorbereitet hast. Und zwar jeden Tag neu. Danke, dass du mir verborgenes Manna geben möchtest. Und deshalb bin ich entschieden, zu glauben, dass diese Ruhe für mich ist. Egal wie ich mich fühle gerade und egal was um mich herum ist, ich kann es mir leisten, in die Ruhe Gottes einzugehen. Ich kann es mir leisten, für nichts und niemand anders erreichbar zu sein, außer für dich. So überwinde ich Ablenkung, Einflüsse von außen, und ich gehe ein, immer wieder neu, in diesen Raum der Ruhe mit dir. Danke, Jesus. Jetzt streck dich einfach mal gerade aus und sag, jawohl, ich zapfe diesen Raum an. Halleluja. Im Glauben. Also zieh einfach mal diesen Raum ganz bewusst, ganz neu in dein Leben rein. Halleluja. Sag, jawohl, das ist mein Raum. Uiuiuiui. Uiuiui. Da denkst du gar nicht mehr viel. Das ist genial. Also wenn du nicht mehr so viel denkst, dann kann Gott seine Gedanken in dich reinlegen. Und das ist ja das himmlische Manna. Seine Gedanken. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. So, und wenn du morgen aufstehst, dann sagst du genau das Gleiche wie jetzt. Sagst du, danke, Vater, dieser Raum ist für mich da und ich gehe da hinein und ich hole mir mein himmlisches Manna. Ja. Amen. Da ist noch ein Raum der Ruhe für dich vorbereitet. Der wartet auf dich. Genauso wie der Raum der Freude, der wartet auch immer wieder auf dich. So wartet der Raum der Ruhe auf dich. Halleluja. Danke, Jesus. Er baut es in dich hinein. Ja, Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Das heißt, das Ziel eines gläubigen Lebens ist letztendlich, eine immer ruhigere Seele zu bekommen. Nicht im Sinne von passiv oder so, ist mir alles wurscht oder so. Das ist nicht eine wurschtige Seele, sondern eine ruhige Seele. Das ist was anderes. Ja. Weißt du, Herr? Danke, Vater. Amen.